Möglichkeit ist, zum Bestandteil des ubiquitären Gequassels und Gebrabbels zu werden. Das ist ja uns ganz augenscheinlich vorgeführt worden. Und jetzt noch ein bisschen, so eine, würde ich sagen, eine halbe Stunde uns darüber unterhalten und am Schluss noch ein paar Minuten, um mal so kurz ein kleines Feedback von euch einzuholen zum Tagungshaus, Vorschläge für Tagungsthemen und so weiter. Das nächste Mal, dann bitte ich jetzt also um Wortmeldung. Ja, ich wollte noch was sagen. Ich wollte noch zwei kurze Anmerkungen machen. Und zwar ist es so, dass mittlerweile der akademische Betrieb selbst dazu übergegangen ist, sich selbst in Frage zu stellen. Also zum Beispiel gab es da so einen Kongress in Berlin zur Lage des Marxismus, wo man irgendwie sich dann so die Frage gestellt hat, ja, was passiert jetzt mit der Gesellschaftskritik, wenn sie irgendwie akademisiert wird? Und es war aber dann so, dass diese ganzen irgendwie Leute, die irgendwie seit 30 Jahren bei Suhrkamp unter anderem schreiben, halt dann irgendwie für sich waren und darüber diskutiert haben. Also irgendwie Leute aus dem nicht-akademischen Spektrum, die waren da gar nicht auf irgendwelchen Podien oder so, das hätte man ja auch machen können, dass man dann zumindest, was weiß ich, von den Antideutschen oder irgendwie, oder von Wertkritik oder sonst noch was, vielleicht gibt es auch noch andere, dass man da wen einlädt. Also das ist nicht geschehen. Dann ist es auch so, da ist dann eine Nummer der feministischen Studien rausgekommen, wo da ein großes Mea Culpa veranstaltet worden ist. Wir haben uns da in der Akademie verrannt und irgendwie, wir haben uns abgekapselt und irgendwie ist das ja alles scheiße irgendwo so mit der Institutionalisierung und der Inhalt wird verkrüppelt und verstümmelt und so. Und da ist dann auch eine gewisse Sabine Hark, die also Jahr und Tag in diesem queer-feministischen Kontext irgendwie eine totale Verlangweiligung irgendwo so der Gesellschaftskritik betrieben hat und wo Marx eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat. Oder also die wollte dann zum Beispiel irgendwie, dass auch halt Gesetze und Medien und alles halt durchgequert wird und die dann auf einmal dann daherkommt, wir müssen zu Schurkinnen werden. Also Schurken bin ich schon lang und diese komische Tante irgendwie kommt jetzt da damit an, sie will Schurkin werden, damit sie in der Akademie bestehen kann. Also das ist ja völlig absurd. Oder es hat auch irgendwo so eine Ausgabe der Phase 2 gegeben, zur Akademisierung und Rationalisierung und da war das so, da habe ich mir gedacht, jetzt schreiben die das, was ich auch schreibe und so, bist wieder hinten dran und so. Und dann war das aber so, die Artikel, die waren eigentlich fast durchgängig, bis aufs Editorial, waren die dann so irgendwie, das ist ja unvermeidbar und unabänderlich, irgendwie, dass dann irgendwie so der prekäre Youngster oder der Universitätsarbeiter irgendwie halt da im Widerspruch steht und irgendwie war das so der Subtext so ein bisschen nachgehend, müssen wir auf jeden Fall, ne? Und es macht da nichts oder irgendwie die Situation wurde eher beschrieben, als dass Kritik daran geübt worden ist. Also das wollte ich noch einmal sagen. Und dann zum anderen wollte ich noch was richtigstellen. Es ist vielleicht der Eindruck entstanden bei meinem Referat, dass ich jetzt sage, also wir machen jetzt Theorie und irgendwie jegliches praktische Gesellschaftsengagement, das lehnen wir ab, so sehe ich das nicht. Also ich denke schon, dass man sehr wohl irgendwie antifa-mäßig zugange sein kann und muss, dass zum Beispiel Häuser besetzt werden müssen, wenn einfach die Wohnungen zu teuer sind. Bloß als zwei Beispiele jetzt, da könnte man jetzt noch mehr bringen. Oder gegen Hartz IV demonstrieren oder irgend solche Sachen. Bloß ist es halt so, dass man da irgendwie dann nicht schon dieses Engagement irgendwie fürs Ganze nimmt und sich über den Hintergrund dann überhaupt nicht mehr informiert, sozusagen, warum ist das überhaupt alles so. Und dann auch noch womöglich, was Häuserkämpfe angeht, dann noch gegen Spekulanten und im Immobilienhaus oder so losgeht und dann auch noch namentlich. Da ist dann auch so diese Nähe dann halt auch zu so einem strukturellen Antisemitismus gegeben. Also das wollte ich bloß noch einmal festhalten. Es geht nicht darum, jetzt einfach irgendwie, wir machen jetzt gar nichts oder so, sondern wir machen was, aber wir müssen auch wissen, was wir da machen und wie wir da argumentieren. Also dass man nicht irgendwie reaktionären Tendenzen zuarbeitet. Ja, ist aber doch ein schöner Beweis für die Zählebigkeit der akademischen Wissenschaft. Ja, allerdings. Wenn sie aus ihrer eigenen Verkommenheit wieder neue Forschungsprojekte abzudestillieren, verstehe das doch schön. Ja, vor allen Dingen, weil wir ja beim Thema Transformation sind. Es gibt jetzt nämlich auch eine Transformationsforschung. Und da werden wieder Sammelbände gefüllt. Da habe ich einen draußen vom Westfälischen Dampfboot. Futuring heißt der. Und da wird dann irgendwie so auf gramscianischer Basis, wird dann irgendwo so, man muss das genau beobachten und wo es da Widersprüche gibt und wo man da anknüpfen kann. Und Kräfte und Gegenkräfte und also irgendwie so in so einem alten Politikkontext dann halt auch. Und irgendwie eigentlich kommen da gar keine konkreten Vorschläge, wie man sich das denken könnte, sondern es wird dann alles so ein bisschen so im Nebulosen dann doch belassen. Ne? Aber man kümmert sich um die Transformation. Es gibt Stellen, die du so aufgeschrieben hast. Ja. Der Harald Welzer ist ziemlich bekannt, und der hat eine Stelle in Mikroskop für Transformationsdesign. Ja, ja. Was hat der? Geil. Transformationsdesign. Das ist ja spitze. Na, das ist gut, dass du das sagst, Klaas-Peter, das habe ich ja noch nicht einmal gehört. Wir verkommen das alles. Neuer Untertitel für die Zeitschrift. Zeitschrift Exit, Zeitschrift für Transformationsdesign. Oder genau. Sollen wir das doch lieber den Streifzügen überlassen? Der Thomas hat sich gemeldet. Ja. Ich habe mal so eine Frage zu Praxis. Wie behalten wir uns zum Beispiel, also der Zusammenbruch, Philippischen Stadt, der haben ja schon viele Zusammenbruchsgebiete. Wie behalten wir uns dem gegenüber? Gibt es da praktische Möglichkeiten der Einflussnahme, zum Beispiel jetzt in Nord-Syrien, was dort entsteht, mit Rojava, das wird versucht, wir selbst für weiter aufzubauen. Bloß, ich persönlich muss sagen, ich habe in den Artikeln auch versucht, das zu unterstützen, wenn es sich durchgeht. Wir wissen, das ist nicht genug, aber ich meinte, da könnte vielleicht was entstehen, sich natürlich in Richtung Richtung Emanzipation. Wie siehst du das? Also ich sehe das so, man wird sicherlich nicht drumherum kommen, in der Krisensituation sich mit anderen zusammenzutun, weil das ist ja irgendwie, ansonsten kannst du einfach nicht überleben oder so. Also das denke ich schon, dass das zunimmt. Bloß das Problem ist halt gerade in Syrien, mit das emanzipativ zu besetzen, das ist für mich das Problem, weil für mich schaut dann nicht der Funke irgendwie von einer Überwindung des Kapitalismus raus oder so. Und das sind halt dann die Probleme, die ich schon habe. Also ich denke, dass die Wertabspaltungskritik da auch den Mut haben muss, sozusagen mit den Bewegungen nachzulaufen und was tut sich jetzt, sondern tatsächlich irgendwie sich das auch herauszunehmen, was für manchen vielleicht luxuriös jetzt erscheint. Aber also sich den Standpunkt rauszunehmen, das, was wir jetzt sehen, ist nicht Emanzipation. Emanzipation ist was ganz anderes, wo heutzutage gar nicht so einfach Bezugspunkte da sind. Also das glaube ich irgendwie, das ist da halt einfach wichtig, dass man sich zusammentut. Ich meine, das ganze Zeugs mit der Alternativökonomie und mit dem Sharing-Zeug und so, da sind ja auch schon andere draufgekommen. Also irgendwie mit diesem Carsharing und diese ganzen Sachen, das hat überhaupt nichts mit Links zu tun oder mit irgendwelchen Tauschmöglichkeiten von Klamotten und was es da nicht alles gibt. Also das hat ja überhaupt nichts, das ist einfach irgendwie pragmatisch und irgendwo Emanzipation, das interessiert die Leute da einfach gar nicht. Ja genau, mit diesem komischen Uber oder wie das heißt, mit diesem, ja. Also und da denke ich mir, da müssen wir irgendwie halt schauen, dass wir da uns nicht irgendwie blenden lassen und dass wir da einen unverblendeten Blick drauf werfen, ganz im Sinne vom Adorno. Ja, Heinz. Ich war ja 40 Jahre da. Ich würde von ihr nicht erwarten, dass ich die Stellen, das sind echt, was super professionelle Leute haben, machen ja eine Lohnarbeit. Die Stellen sind für bestimmte Dinge ausgeschrieben, die man zu tun hat. Und wenn man möchte Karriere machen, von so zwei Silber auf die vier kommen, auch wenn man kritischer Theoretiker ist. Und in der Form wiederholt man alles, was andere auch machen. Ja. In Form der Arbeit ist überhaupt nicht anders als andere Arbeit. Konkurrenzbeziehungen sind die gleichen. Man muss es in gut gemutete Zeitschriften unterbringen. Also alle Zeitschriften haben Banking, da muss man auch rein. Exit ist mittlerweile auf Nummer 1. Na Quatsch. Bestimmt, auch zu diesen Leuten. Und Design ist eigentlich, Konsumationsdesign ist eigentlich genau die richtige Bezeichnung für das, was er nicht macht. Also, wer beschreibt es? Ach, der Welzer, ja. Aber ich Resonanz zu meiner Frage. Ich eigentlich dachte, der kritische Begriff wird so selbstverständlich vorausgesetzt. Und ich habe damit wirklich was ist aber eigentlich, was ist damit eigentlich gemeint? Also ich kenne eigentlich nur eine Passage bei Karl Marx, das ist im ersten Band. Ja? Und da bedeutet es doch eigentlich nur, in Anführungszeichen, dass ich in der Dienlichkeit der Warenform gesellschaftliche Verhältnisse verstehe. Dass sie da Herrschaftsverhältnisse, aber da das verdienlich ist. Sozusagen ist das völlig bewusstlos, geschieht was und die Leute akzeptieren das, ohne es zu wissen. Ist es nur das, im analytischen, also in der sicheren Analyse gehört zum Kritischen auch immer eine affektive Beziehung zu. Also, das ist immer libidinös besetzt. Lustvoll. Und dann würde das ja bedeuten, also dass man die Ware gibt, dass man sich selbst als der. Darf ich da mal was sagen, jetzt dann dazu? Ja, also das ist. Lassen Sie doch erstmal zu Ende sagen. Ich kenne solche Leute, die sich zum Beispiel bewerben, lustvoll bewerben und mir sagen, ich habe mich nur beworben, damit ich meinen Marktwert festen kann. Ja? Und diesen Marktwert, da haben die wirklich ein affektives Verhältnis zu dieser Dingwerte. Meist die ästhetisch auch in diesem Sinne, dass sozusagen individuelle Gesetze auf die Wertform kommen. Oder meinst du eigentlich nur, dass das ganz gut. Ja, der Hans will darauf antworten, soll er darauf antworten? Ja. Also zunächst mal würde ich da in Erinnerung rufen, dass Marx den psychoanalytischen Fetischbegriff natürlich noch nicht kannte. Ja, also ja, der Marx bezieht sich eigentlich auf den Fetischbegriff, der in der Religionskritik aufgetaucht worden ist und in der Religionswissenschaft und der also zunächst mal diesen Grundtatbestand festzuhalten versuchte, dass sinnliche Dinge mit einem übersinnlichen Gehalt aufgeladen sind, ja, mit etwas, was über ihre physische Existenz hinausgeht. Bei Marx ist dann eben diese gesellschaftlichen Verhältnisse. Das ist das eine. Zum anderen wollte ich noch sagen, dass also bei Marx, also nicht nur in diesem ersten Kapitel vom ersten Band des Kapitals über den fetischen Charakter der Ware vom fetischen Charakter, sondern immer wieder auch in späteren Bänden praktisch selbstverständlich erwähnt wird, die Fetischstruktur der bürgerlichen Kategorien wird darauf angespielt. Darf ich das jetzt einmal stressen? Ja, gut, ja, die affektive Besetzung ist dann eine Sache, die sozusagen die subjektive Seite jetzt dieses Fetischverhältnisses unter Umständen impliziert, aber ich würde sagen, nicht notwendigerweise. Bei Marx muss man festhalten, dass das einerseits eine objektive Struktur ist, was er als Fetischismus versteht. Andererseits aber, und deswegen ist das so wichtig, stellt diese Fetischkategorie bei Marx so eine Art Scharnierpunkt zwischen subjektiven und objektiven dar. Also auch diese soziologische Disjunktion zwischen den objektivistischen Strukturtheorien und den subjektivistischen Handlungstheorien, die also überhaupt nicht zusammenfinden, ist eigentlich nur dadurch aufzuheben, dass man diese marxische Bestimmung der Kategorie hernimmt, die zugleich objektive Daseinsformen und Bewusstseinsformen der Subjekte sind. Insofern ist diese Fetisch-Kategorie geht in ihrer Bedeutung, denke ich, für das Verstehen auch dessen, was dann ja Adorno letztlich in Fortführung der Fetischproblematik als Verblendungszusammenhang bezeichnet, also weit hinaus über das, was in diesen paar kurzen Zeilen im ersten Kapitel ausgeführt wird. Also ich wollte jetzt bloß dazu auch noch was sagen. Also ich denke halt irgendwie so, das mit dieser objektiven Verselbstständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das ist eigentlich irgendwo so der zentrale Punkt dabei. Diese Handlung, Strukturproblematik, die du auch angesprochen hast, das ist klar, dass da Dialektik besteht. Es ist allerdings schon so, und das muss man, denke ich, irgendwie gerade heutzutage immer auch betonen, weil das nämlich irgendwie dann in verschiedenen Fetischkritiken halt dann irgendwie kaum vorkommt, dass diese verselbstständigte Dimension das Übergewicht hat, also gegenüber den Subjekten, und dass das nicht irgendwie einfach so ein Gleichgewicht und so ein dialektisches Harmonieren ist sozusagen. Und das Entscheidende ist, dass dieser Fetischbegriff sowas wie ein inneres Band der Gesellschaft also darstellt. Und das ist eigentlich das Zentrale. Weil wenn man das mit Freud vermengt, erstens einmal ist das rein subjektiv beim Freud. Und zum Zweiten ist es auch so, dass man dann oft irgendwie so Konsum und irgendwo so dieses grundlegende Verhältnis, dieses innere Band, irgendwie durcheinander schmeißt, was der Klaus Peter auch einmal in der Exit, in der Kritik am Böhme von so einem Buch, ich weiß nicht, wie hat jetzt das geheißen? Fetischismus und Kultur. Ja, genau, Fetischismus und Kultur, weil das wird nämlich durchaus dann eher so oft so bezogen, dass der Fetischismus irgendwie was ist, wo man dann zum Beispiel Design und Ware und irgendwie, dass das irgendwie sozusagen dann libidinös besetzt ist. Und das ist höchstens eine Sekundärbedeutung dann davon. Und ich würde aber dieses innere Band ja gut, das kannst du aber nicht unvermittelt. Du kannst es nicht einfach so zusammenschmeißen, hier Fetisch, da Fetisch. Ja. Daniel, ich habe dich notiert, aber erst ist die Norma noch dran. Ja, genau. Ich wollte auch nur so ein paar Anmerkungen machen. Und zwar, das ist so, es hört sich so an, also von deinen Ausführungen, also dass diese verschiedenen jetzt Autoren und so, dass es ihnen mehr um das Funktionieren geht, also wie das ist zum Beispiel dann der Kapitalismus, aber nicht was das wirklich ist, also wie das funktioniert, da müssen wir eventuell sowas verändern, ja, ja, genau. Aber nicht was es wirklich ja, ist. Ne? Ja, also grundsätzlich, ja. Bisschen so den Eindruck. Und dann, was ich auch gedacht habe, dass es hört sich auch so an, dass es am Schluss ein bisschen auch eine Legitimierung ist von diesen ganzen so Entwicklungen im Sozialstaat zum Beispiel. Von bei denen, bei manchen Fetischkritikern oder bei mir manchmal. Ja, nee, bei manchen, die du dann erwähnst, ja, mit diesem ganzen ja, so Selbsthilfe, ja, und so weiter. Ja. Ne? Das ist dann auch zumindest diese Auswirkung, ja, diese Legitimation, diese Kurzen, genau, die gemacht werden. Und dann, was mir auch noch eingefallen ist, auf der mehr so politischen Seite, was man auch feststellt, dass zum Beispiel jetzt, weil es wurde auch genannt, so diese ganze so Kämpfe oder so, diese Moment gibt bei dieser TTIP. Also ich finde das auch wichtig, dass man dagegen ist und was macht. Aber wenn man sich die ganzen Diskussionen anhört, die meisten gehen davon aus, man muss dagegen sein, um so ein System zu verteidigen, das an sich sonst gut funktioniert. Ja. Ich denke, das ist dann auch die Aufgabe, dann dort zu sagen, ja, also, aber wofür sind wir? Wir sind gegen diese TTIP, aber wofür sind ja, wir? Also, ja, wir sind, genau. Also, ja. Daniel. Vielleicht stehst du auf, weil sonst hört man es. Ja, ich meine so Daniel. Ach so, hast du Daniel ist es dran und dann die Silvia. Daniel, bitte. Aufstehen. Also mich würde interessieren, wie du den Zusammenhang siehst vom Fetischverhältnis nach Marx und Geschlechterverhältnis, wenn wir halt irgendwie einerseits waren, gelten Kapitalfetisch irgendwie daran denken. Und auch Realabsorption, also so, dass Subjekte halt wirkliches Handeln gezwungen sind, den Fetisch immer wieder zu bestätigen. Und dann halt andererseits auch noch als Katalysator von Ideologien, also wenn wir Ideologien so als Einheit von Fetisch und wahnhafter Konkretisierung des Abstrakten sehen, was deine Meinung dazu ist. Das ist ein weites Feld. Also ich meine, das mit der Wert und mit, dem Abspaltung, mit der Abspaltung, also da sehe ich das so, ich sehe das nicht wie die einfache Wertkritik sozusagen, dass jetzt irgendwie so aus dem Wert oder dem Mehrwert sozusagen irgendwie dann so die Mechanismen, die grundlegenden Mechanismen des Fetischismus und auch der Verselbstständigung gegeben sind dadurch, sondern ich glaube, dass eigentlich der Fetisch erst zustande kommt durch diese Wertabspaltung. Das heißt also irgendwie, dass da auch so eine Unbewusstheit dann da ist, also was dieses Geschlechterverhältnis angeht, was diese Abspaltung von Tätigkeiten, von Eigenschaften und so weiter, und man eigentlich daraus die Problematik entwickeln müsste. Also das zum Ersten, da habe ich ein ganzes Buch geschrieben, und zwar schon 2005, das heißt Das Geschlecht des Kapitalismus. Also das würde jetzt irgendwie zu weit führen, jetzt das irgendwie, das ist ein eigenes Referat. Da gibt es zum Beispiel auch auf der Exit-Homepage gibt es das, glaube ich, Geschlechterverhältnisse und kapitalistische Verhältnisse oder so ein Aufsatz von 99. Da mache ich das auf auf 9 Seiten. Also bloß, weil ich kann das jetzt nicht, das ist wirklich ein eigenes, sehr komplexes Thema jetzt, ne? Und da kann ich jetzt da nicht so in 3, 4 Sätzen jetzt da drauf was sagen. Und dann ist es natürlich irgendwie noch einmal komplizierter, wenn du dir von hier aus die Verselbstständigung erklärst und wie funktioniert dann Ideologiebildung oder sowas. Das ist noch einmal ein eigener Bereich. Da muss ich auch sagen, da müsste ich jetzt selber auch Ideologie, Kritik und Bildung, darum müsste man sich eigentlich auch mehr kümmern, von unserer Seite her. Ja, genau. Ja, jetzt Daniel und dann Silvia. Ja, okay. Ich habe eine Frage, was ich zu diesem Fetischbegriff. Was, jetzt geht's aber los. Du in der Frage. Steh mal auf, bitte. Du da referierst, also du hast bei dem Hollitz so ein bisschen angedeutet, dass der so auf Heidegger anscheinend jetzt auch dann explizit. Schon lang, ja. Würdest du sagen, es ist so dieser typische Entfremdungsbegriff? Ja. Dazu bietet er eben auch dann, gerade bei Lacan, nicht über diese Heidegger-Rezeption zum Beispiel da reingekommen ist? Oder ist es eher so von Marx her dann doch gedacht, der Fetisch? Naja, das ist ja so, also mit dem Lacan und sowas hat es überhaupt nichts zu tun. Also bei dem, Honneth. Also ich denke, da würde er eher was dagegen haben. Also beim Honneth ist es halt so, ich meine, der Honneth ist ja so, der irgendwie unglaublich viele Texte immer rausbringt, ne, und irgendwo so ein braver Sozialwissenschaftler ist, also so in Abänderung dieser Habermaschen Position, so mit Anerkennung ein und bla bla. Als der andere. Ja, und das ist dann schon, dass dann auch der Honneth wieder auf Marx zurückgeht. Und da kritisiert er in dem Zusammenhang eben dann auch so diesen Verdinglichungsaufsatz vom Lukács, ne? Der ist ihm dann halt, und bringt dann halt diese Heidegger-Dimension mit rein. Also so jetzt einmal als sehr primitives Kürzel, der Mensch in der Welt und so. Also da habe ich ja sowieso schon, wenn ich das immer mit der Welt höre, denn das mit der Welt ist nämlich jetzt auch so ein Modebegriff, so irgendwie, ja, der Mensch in der Welt und das Verhältnis zur Welt und irgendwie die theoretische, feministische Kritik zur Welt und so. Scheiße, das ist Fetisch, das sind Fetischverhältnisse und das ist nicht die Welt an und für sich, wie sie irgendwie seit den Dinosauriern oder seit der Erschöpfung irgendwie existiert. Ne? Vielleicht meint er ja die Welt am Sonntag. Ja, vielleicht meint er die Welt am Sonntag. Ja. Ja. Aber nochmal das, was ja. Da beim Dörre ist es nicht mit dem Heidegger. Das habe ich irgendwie jetzt in Bezug auf den Honneth gemeint und in Bezug auf die Jäger habe ich das gemeint. Und bei dem Honneth ist es eher so, dass die das halt irgendwie in so einen verbalradikalen Kontext irgendwie stellen, also Formulierungen kleiden sozusagen ihre Kritik. Also das erinnert zum Teil tatsächlich an den Bobby, ne? Also so vom Schreibstil her. Und es ist aber so, dass die im Grunde genommen, zum Beispiel der Dörre, der sagt dann ja mit der Kapitallogik und irgendwo, dann macht er da mit langen Wellen zum Beispiel rum oder irgendwie mit Regulationstheorien und haut es dann alles halt durch und natürlich durch dieses Landnahmetheorem. Und irgendwie ist das ja aber auch was mit diesen Regulationstheorien oder mit dieser Theorie der langen Wellen. Da sind wir ja eigentlich schon fertig damit. Also ich meine, da gibt es gute Kritiken, zum Beispiel in dem... Ja, genau. Und irgendwie muss dann auch das, was eigentlich gar nicht dazu passt, ne, das muss dann so gedreht werden, dass das akademische Instrumentarium dann unbedingt jetzt auch noch mit dem Ende des Kapitalismus und mit dem Verfall dann irgendwie... Also verstehst du, das finde ich irgendwie seltsam, ne? Und dann wollen sie auch noch bloß noch unter sich bleiben, als hätten sie es erfunden, ne? Also das sind doch irgendwie alte Gockel irgendwie und irgendwie, also, naja, also das verstehst du, also ich meine, da habe ich ja überhaupt keinen Respekt mehr vor der Akademie. Überhaupt nicht mehr, ne? Weil ich meine, es ist halt tatsächlich vor dem Hintergrund, denn Bobby, dem wurde ja tatsächlich lang, also das ist ja ein Spinner irgendwie, also dem Robert Kurz, ne? Also irgendwie so, Zerfall des Kapitalismus, so ein Quatsch und so, ne? Der spinnt doch und so, ne? Naja, und jetzt auf einmal, irgendwie hat man das einfach drauf und irgendwie, ja, also irgendwie tut man dann die Spinnertheit für sich selber reservieren als nonkonformistischer Intellektueller, wo man jahrelang irgendwie langweiliges Zeug erzählt hat und es einem überhaupt nicht gestört hat. Ja. Ja, bitte. Ich habe eine Frage zu der Du hast so erwähnt von Lord Martin, was ist denn da gemacht? Von was? Lord Martin, was machst du damit? Ist auch dieses gewöhnliche, ja, sag ich mal, heteronormative, nein, nein, ein Rollenklischee, ja, oder irgendwas. Was ist damit gemeint mit Lord Martin? Also mit normativ ist jetzt irgendwie, also irgendwie mal ganz kurz gesagt, das ist irgendwie, normativ ist zwar noch nicht Moral und Ethik, aber irgendwie das ist eng miteinander verbandelt. Und normativ, das ist eigentlich irgendwie so das, wie geben sich Menschen in der Interaktion, wie einigen die sich auf bestimmte Vorstellungen, normale Vorstellungen. Das ist ne? Die Habermas-Auffassung von normativ. Ja gut, das stimmt, aber das gibt's auch schon im amerikanischen Pragmatismus bei George Herbert Mead, ja, und so. Also irgendwo so symbolischer Interaktionismus und so. Hans, ich weiß auch was. Und auch in so Kulturtheorien ist das dann halt auch der Fall. Und wo man dann eigentlich irgendwo so diese Einigung und irgendwo so auf bestimmte Normen und welche Normen da rauskommen dann auch inhaltlich, wo der eigentliche Kritikpunkt dann auf der Ebene stattfindet, und der Kapitalismus, der hat diese Ebene, beziehungsweise der Markt hat diese Ebene auseinandergelassen, also außer Acht gelassen, und auf die kommt es nun aber eigentlich an. Also das schaut dann zum Beispiel so aus, der Holland, glaube ich, oder irgendwer von denen, die haben jetzt so ein Surkamp-Band rausgebracht, und da haben sie dann irgendwie die ganzen Klassiker der politischen Ökonomie bis heute durch, ne? Welches, also wann wurde irgendwie aus der Volkswirtschaft irgendwo so die Ethik und die Moral getilgt? Und da sind es das dann nämlich so, also das ist nämlich auch so einer, der jetzt irgendwie Konjunktur hat, und zwar ist das der Adam Smith, der eben gesagt hat irgendwo so, das mit dem Markt allein, das reicht nicht irgendwie, du brauchst dann auch eine Moral, damit das nicht alles verlottert. In dem Zusammenhang hat das dann übrigens auch mit Familie und solchen Geschichten. Und Frauen das kommen da sogar. Das Heteronormativ, die Frau gehört an die Herd, das ist moralisch, das ist richtig, das hat so zu sagen. Nein, es ist auch so, dass irgendwo so dieses brutale Marktsubjekt, also. Geschlechtsverhältnis. Nein, nicht, ja, aber das kommt da nicht so, das ist da nicht so zentral, sondern es geht darum, dass irgendwie dann halt die Gesellschaft auch noch andere Mechanismen hat, wie sie zusammengehalten wird. Und das ist dann eben Moral und irgendwo das soziale Brumborium, also wo dann eben so dieser Homo economicus, sage ich jetzt einmal so einfach, irgendwie einfacher gebremst wird in seiner Brutalität. So ungefähr ist es. Ja. Und ja, ich habe jetzt verkürzt, natürlich. Ja, aber ja, ich wollte also was, das ohne im geringsten anzuzweifeln, dass du auch etwas weißt, was wieder. wollte ich trotzdem noch kurz deine Antwort auf die Silja etwas ergänzen, etwas verallgemeinern. Also zunächst mal normativ. Das Normative ist einfach der Gegenbegriff zum Faktischen. Im Faktischen geht es um das, was ist, so ist, und im Normativen geht es um das, was man soll. Ja, das ist also sozusagen erstmal die grundlegende Unterscheidung. Das ist eine andere Sache, ganz spezifische Ausprägung von bestimmten normativen Denken, dass man sagt, ja, die Frau soll das und das machen, wobei das dann nebenbei auch noch oft naturalisiert wird. Ja. Aber das lassen wir jetzt weg. Einfach heißt normativ im Unterschied zum Faktischen, dass nicht irgendwas festgestellt wird, wie es ist, sondern dass festgestellt wird, was sein soll oder wie man sich verhalten soll. Sozusagen das Bereich des Sollens, das ist der Bereich des Normativen im Unterschied zum Bereich des Seins, des Faktischen. Das ist also diese, im Grund geht es auf diese, auf eine positivistische Denkstruktur zurück. Ja, aber mehr wollte ich dann dazu auch nicht sagen. Ist noch jemand zu, hat sich noch jemand zu Wort gemeldet, sonst würde ich die Gelegenheit gleich nutzen, weil ich auch noch was zu der Frage von Thomas sagen wollte. Ist er noch da? Der ist schon gegangen. Wissenswert ist, wenn jetzt in solchen Zusammenbruchsregionen Leute versuchen, Strukturen der Selbstverwaltung aufzubauen, also irgendwie an eine Lösung der anstehenden brennenden Fragen zu gehen, die nicht individualistisch ist, also sozusagen nicht in der Anschaffung einer Maschinenpistole und eines Kampfhundes besteht, sondern wo man sich mit anderen zusammentut. Erstmal würde ich sagen, ist das ist da die Möglichkeit von etwas Richtigem eher drin als in der individualistischen Lösung. Aber es ist keineswegs garantiert, dass das dazu führt, sondern da wäre eben wieder genau dieses Kriterium anzulegen, ob da irgendwie emanzipatorische Aspekte drin sind oder ob das letztlich nur dann eine andere Form ist, wieder zum Bandenwesen und zum Racket und dergleichen zurückzukehren. Das ist eine Möglichkeit, die da genauso drin steckt. Und deshalb würde ich sagen, reicht das eben nicht aus, dass sozusagen Frage, ob individualistische Lösung oder kollektive Lösung zu finden, das reicht allein als Kriterium eben nicht aus. Also kann ich da was dazu sagen? Bin ich dran? Also erstens einmal habe ich ja das geschrieben, dass dieses Individualisierungsgebot dann leicht irgendwie auch in diesen Gruppenterror umschlagen kann. Na, das habe ich ja drinnen gehabt als Dings. Und ich denke halt schon, also ich wollte eigentlich gerade gegen diese Phrasen, also wie man sie halt bei der solidarischen Ökonomie oder so finden kann, das mit nicht hierarchisch, nicht also irgendwie solidarisch und so weiter und so fort, dagegen war das gerichtet. Wenn du dir nämlich irgendwo so linke Szenenzusammenhänge anschaust, ist es nämlich oft schlimmer mit Hierarchien, die dürfen doch nicht sein, aber sie sind dann da und dann ist es irgendwie auch gar nicht so richtig thematisierbar, als irgendwie also in der bürgerlichen Welt sozusagen. Also ich hatte mal vor 30 Jahren, da habe ich Sozialarbeit studiert und da habe ich ein Praktikumsjahr machen müssen und da war dann die Frage, wo machst du denn das Praktikum? Und da hätte ich die Möglichkeit gehabt, das in so einem selbstverwalteten Jugendzentrum, ganz bekanntes KOM in Nürnberg zu machen oder beim Roten Kreuz. Und ich meine, das in KOM, das habe ich gekannt und ich bin da also eher zum Roten Kreuz gegangen. Doch, ehrlich. Also ich meine, weil irgendwie mir stinkt diese Doppelmoral und dieses ganze Getue und dann irgendwie auch so dieses subkulturelle Gehabe, das kann ich überhaupt nicht leiden, da ist für mich überhaupt kein bisschen Emanzipation drin, sondern die Leute irgendwie, die denken dann auch gar nicht nach, sondern irgendwie, wie meine Mutter oder wie mein Vater, meine fatistischen Eltern irgendwie, werden dann irgendwelche Richtigkeiten abgespult irgendwie und zwar oft auch einen blinden Aktionismus und sowas, wo das überhaupt nicht mehr. Also insofern finde ich das irgendwie, sehe ich das nicht ganz so wie du. Ich finde eher, vielleicht kann das ja sein, aber da müsste man die Kritik erst einmal durch, da müsste man durch die Kritik durchgehen, Hans, und irgendwie nicht einfach so. Es ging in dem Beitrag von Thomas um ganz andere Dinge als um ein selbstverwaltetes Jugendzentrum. Da ging es darum, wie man zum Beispiel in diesen verelenden, verslammten Gebieten jetzt die Lebensmittelversorgung organisiert. Ob man, ja, aber das ist doch nicht emanzipatorisch. Irgendwie, dass man das machen muss, das ist doch irgendwie gerade das. Es ist aber ein Unterschied, ob die Leute mit zur Plünderung los sind oder ob sich ein paar Leute zusammen zu tun und sagen, das müssen wir so regeln, dass irgendwie alle was davon haben. Das ist doch ein Unterschied, oder würdest du das bezeichnen? Ja, aber das würde ich jetzt irgendwie nicht irgendwie so sozusagen, das ist für mich irgendwie nichts, das ist jetzt eine Notwendigkeit, ja, sozusagen. Natürlich. Also innerhalb dieser kaputten Verhältnisse. Ne? Und so muss man das sehen. Und nicht irgendwie, dass man das dann als jemand, weil irgendwie glaube ich das halt alles nicht. Ich möchte da wirklich auch einmal irgendwie, und zwar nicht ideologische Auswertungen sehen von sowas, weiß ich, Land Projekten oder so, wie das tatsächlich irgendwie läuft. Oder irgendwie lange Zeit war ja dann das mit dem Zapatista-Zeug da irgendwie auch so Mode. Ne? Und irgendwie, ich meine, da kenne ich halt jemanden irgendwie, der da halt dort war und der hat halt gesagt, Pustekuchen. Also da ist halt ganz viel Propaganda da und die Leute können gar nicht lesen und schreiben und bla bla bla. Ja, Ernst und dann Daniel. Ja, nur um das mit Beispielen zu unterlegen, solche Projekte sind oft genug unter gewissem Druck zustande gekommen, gerade in Nordirak und Syrien ist die Infrastruktur entweder noch nie wirklich entstanden oder durch den Irakkrieg total zerstört worden und denen bleibt nichts anderes übrig, als irgendeine Möglichkeit zu finden, eine individualistische, eine kollektive oder eine andere, um dort überhaupt Überleben sicherzustellen. Und außerdem möchte ich das Ganze noch ein bisschen provokant weiterführen und darauf hinweisen, noch provokanter. Und darauf hinweisen, dass es solche Projekte wie jetzt da in Syrien oder auch anderswo schon in der Geschichte tausende von Mal gegeben hat und die sind alle ohne jede Ausnahme gescheitert. Erinnern möchte ich daran an so Hippie-Bewegungen, die nach Fuerteventura, nach Formentera oder in verschiedene Wüstengebiete in Nevada und in Kalifornien ausgewandert sind und dann zu Hunderten versucht haben, da eine kollektive Gemeinschaft aufzubauen und die sind alle gescheitert. Das in Europa berühmteste ist wahrscheinlich in den 70er Jahren entstandene Christiania, ja. Dieser sogenannte Staat im Staat in Kopenhagen, wo also tatsächlich auch ehrgeizige, aber doch von der Gesellschaft benachteiligte Jugendliche versucht haben, ein ganzes Stadtviertel mit einem komplett neuen Staat, der auf Kollektivismus und auf, heute würde man sagen, auf Share-Economy beruht hat und der heute wirklich tatsächlich nichts anderes ist als die Beherbergung von Kriminellen, die entweder in mafiosen Zusammenhängen sind oder im Rauschgiftsektor oder sogar auch im Menschenhandel, Prostitution etc. Das ist also heute eines der schlimmsten Ghettos, was immer unter der Decke gefallen wird, eines der schlimmsten Ghettos, die wir in der zivilisierten Welt, sprich im Zentrum des Kapitalismus, gesehen haben. Das heißt, jeder, der versucht, so ein Projekt nach irgendwelchen emanzipatorischen Aspekten abzusuchen, dem kann man von vornherein sagen, er ist Geschichte oder sie ist geschichtsvergessen und wird nichts finden. Es wird nicht klappen, weil der Kapitalismus inzwischen weltweit aktiv ist und solche Inseln isoliert oder integriert. Aber mit Emanzipation hat es nichts zu tun. Aber auch gar nichts. Ja, das frage ich auch überhaupt nicht ab. Das geht aber bei dem Beitrag von Thomas Dings um was anderes. Ich habe jetzt, wer hat da was gesagt? Der Daniel war jetzt noch dran. Ich wollte noch auf deinen Punkt eingehen, also wo du so ein bisschen das meiner Ansicht nach in der problematischen Form getrennt hast, sodass der individualistische Punkt einerseits, der ist hier problematisch und dann der andere Punkt, der eher so gemeinschaftsmäßig ist, da tun es die Leute zusammen. Also ich wollte einfach nur noch nachdrücklich darauf hinweisen, dass das so tatsächlich eine Dialektik ist, also dass man dann sagen kann, oder anders ausgedrückt, dass diese sich zusammenfinden zu Gemeinschaften, die gerade ach, jetzt kommt er wieder. Das Ganze sich zu vermitteln, das ist ja ein Auswuchs dieser individualistischen Tendenz selbst. Insofern würde ich dann sagen, der eine Pol ist ein bisschen besser als der andere Pol, dass wir sagen, gerade das Verhältnis von Gemeinschaft und extremer Individualisierung, das gehört zusammen und schlägt miteinander um. Und da finde ich es ein bisschen seltsam, den einen Pol da so gegen den anderen auszuspielen. Ich meine, ich sehe das halt auch so, ich meine, was ich da halt so mitgekriegt habe, eben gerade so bei meiner feministischen Forschung, das ist ja irgendwie so das, dass das tatsächlich dann auch so ist, dass so Selbsthilfeinitiativen in der dritten Welt, also häufig von Frauen getragen werden und dass die dann irgendwie von für Geld und Überleben zuständig sind und dass die Männer kommen und gehen, die haben einen Job oder sie haben auch keinen. Und irgendwie Kinder bleiben auch weg oder Männer bleiben weg und man weiß nicht, kommen sie zurück oder nicht. Also und da wird dann ja häufig von Frauen gerade auch was organisiert, um das schiere Überleben dann, also in diesem Sinne da zu garantieren. Ne? Und ich sehe jetzt da aber nicht irgendwie eine Aufhebung der Geschlechterrolle oder sonst was, sondern ich sehe das einfach als Verwilderung des Patriarchats. Ne? Gut, jetzt machen wir vielleicht machen wir Schluss. Ja, jetzt sagt sie was wieder, machen wir Schluss, dann sage ich das auch. Sie ist ja auch schon fertig. Ja, dann wollte ich jetzt nochmal doch ansprechen, hast du vorhin schon angedeutet.